Das Spiel von Elsenberg. Hörspiel von Marion Georges Valentini. Ins Deutsche übertragen von Maria Frey. Die Personen und ihre Sprecher sind: der Reisende Paul Edwin Roth. Vertreter Hans Stetter. Wirt Christian Schmieder. Hilda Dagmar Altrichter. Lisbeth Gabi Reichardt. Lucie Ursula Dierichs. Jean-Marc Ernst August Schepmann. Passant Hans-Martin Köttenich. Die Stimme Wolfgang Büttner. Regie Frenze Roloff. Verzeihung, mein Herr. Ist das hier die Waldstraße? Die Waldstraße? Ja, gewiss. Der alte Burggraben. Durch den Torbogen da hinten geht es direkt auf den Wall. Ich weiß, daher komme ich gerade. Nehme ich jedenfalls an. Man kann ja nicht einen einzigen Meter weit sehen. Ja, schade. Die Aussicht vom Wall ist schön sonst. Das Tal, das weite Land und die Schwalben über den Wassergräben. Ich bin fremd hier seit einer Stunde, irre ich durch die Straßen. Ich habe das Gefühl, ich laufe immer im Kreis herum. Ja, der Nebel. Ich hätte lieber im Sommer kommen sollen, mit den Touristen. Heute ist der 12. November, mein Herr. Würden Sie so liebenswürdig sein und mir Feuer geben? Der Wind bläst mein Feuerzeug immer wieder aus. Feuer, bitte sehr. Halten Sie die Hände um die Flamme, so. Dass es so wenig ist bei diesem Nebel. Ich kann gar nicht verstehen, wieso der Wind den Nebel nicht vertreibt. Wir haben den 12. November, mein Herr. Ich sagte es schon. Den 12. November in Elsenberg. Guten Abend, mein Herr. Warten Sie bitte einen Augenblick. Kann ich nicht ein paar Schritte mit Ihnen gehen? Die Straßen sind wie ausgestorben. Es wird schon dunkel und ich habe Angst. Ich verlaufe mich wieder. Wir haben vielleicht nicht den gleichen Weg. Ich will zurück in die Stadt, einen heißen Tee trinken. Kommen Sie nicht an einem Café oder einem Restaurant vorüber? Doch, natürlich. Nehmen Sie mich bitte mit bis dahin. Gut. Nur ein Einheimischer kann sich in dem Nebel zurechtfinden. Unheimlich ist es hier und kalt. Bitte, hier um die Ecke. Vielleicht schneit es heute noch. Sind Sie geschäftlich in Elsenberg? Nein, ich bin auf Reisen und zufällig hier ausgestiegen. Zufällig? Gerade heute. Aber was kann man schon tun gegen den Zufall? Wer soll es Ihnen übel nehmen, dass Sie hier sind? Schließlich wissen Sie nichts von alledem. Es wäre nicht gerecht, wenn wir gegen Ihre Anwesenheit protestieren wollten. Wie meinen Sie das? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Aber das kann auch am Nebel liegen. Er stickt jeden Ton. Das ist ein schauderhaftes Wetter. Jeder Schritt ist eine Anstrengung. Der Sturm wütet, als wenn er einen zur Stadt hinausjagen wollte. Dort am Ende der Gasse unter dem Wachtturm ist das Commerce-Café. Ein kleines Café, das nur Leute aus unserer Stadt besuchen. Sehen Sie das Licht über der Tür? Ja. Das ist der Eingang. Kommen Sie doch mit. Ich würde Sie gern zu einem Glas Wein einladen. Nein, danke. Sie sind dort gut aufgehoben. Guten Abend, mein Herr. Ach, Gott sei Dank. Und warm ist es hier. Guten Abend, Herr Wirth. Guten Abend, mein Herr. Ein scheußliches Wetter, nicht wahr? Sind Sie auf der Durchreise? Ja. Hübsch, Ihr kleines Café. Mit dem Kaminfeuer. Dunklen Täfelung. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert, wie der Stadtwall. Möchten Sie vielleicht an diesem Tisch Platz nehmen? Nein, danke schön. Ich setze mich lieber hier dicht in den Kamin. Wie Sie wünschen, mein Herr. Noch ist alles frei. Sie können sich Ihren Platz aussuchen. Einen Tee mit Rum, bitte, Herr Wirth. Aber kochend heiß. Ist selbstverständlich. Vielen Dank. Einen Tee mit Rum und Zitrone, doppelt heiß. Sie bringt ihn sofort. Nachher ist hier ein Riesenandrang. Im Augenblick lassen die Kellnerinnen noch die Arme hängen. Ja, Ihr Café ist leer. Nicht mehr lange. Wir haben den 12. November, mein Herr. Ist das ein besonders wichtiger Tag in Ihrer Stadt? Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Dann können Sie natürlich nicht wissen. Sie haben also ein Fest vor heute Abend? Ein Fest? Oh nein, mein Herr, durchaus kein Fest. Hier ist der Tee. Hilda, kümmere dich um den Herrn. Ich muss es nach ihm. Bitte. Danke. Hilda. Ist das Ihr richtiger Name? Hilda? Ja, Hilda. Der passt zu Elsenberg. Meine Mutter hat einmal gesagt, es ist ein Name, den man leise in die Nacht flüstert. Vielleicht tragen anderswo die Mädchen Namen, die man laut der Sonne entgegenruft. Anderswo, in anderen Städten. Städten, in denen es nach Nelken riecht. Hier riecht es zu jeder Jahreszeit nach Efeu, nach ganz altem Efeu. Mit vielen Wurzeln. Mit vielen toten Vögeln zwischen den Wurzeln. Du bist traurig, Hilda. Dabei siehst du so weich und zärtlich aus. Kannst du mir nicht verraten, was heute Abend hier los ist? Ich habe deinen Chef gefragt, ob ihr ein Fest feiert, aber er ist davongelaufen, als hätte ich ihn beleidigt. Ein Fest ist es schon. Immerhin das einzige in Elsenberg. Warum war dein Chef dann so böse? Für mich ist es ein Fest. Für den Chef nicht. Viele Leute denken... Was denn, Hilda? Ach, nur wenn man Chef ist, kann man wissen, was ein Chef denkt. Ich bin bloß Kellnerin. Ist es denn ein Fest für Kellnerinnen? Für die jungen Leute ist es etwas so wie für ein Theaterspiel. Es heißt... Hilda! Hilda! Ja, gleich. Ich muss die Lautsprecher einstellen gehen, aber ich komme wieder, sobald ich einen Augenblick Zeit habe. Das ist noch ein neuer Gast, der wird Ihnen Gesellschaft leisten. Zum Teufel nochmal. Ja, zum Teufel. Verdammt angenehm, dass man endlich im Warmen ist. Eine elende Gegend. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Ein Kunststück ist es, durch diesen dichten Nebel zu starren. Das kann ich Ihnen sagen. Ein wahres Kunststück. Ist der Stuhl hier noch frei, mein Herr? Darf ich mich an Ihren Tisch setzen? Bitte, ja. Der schönste Platz hier neben dem Kamin. Sind Sie Reisender? Ja. In welcher Branche? Wieso in welcher Branche? Na, Sie haben doch gesagt, Sie sind Vertreter. Nein, ich habe gesagt Reisender. Einfach Reisender. Zum Vergnügen? Um die Welt kennenzulernen? Ja, um die Welt kennenzulernen. Ich bin Vertreter. Vertreter in Wirkwaren. Hemden, Strümpfe, Unterhosen, lauter berühmte Marken. Allererste Häuser. Die Geschäfte gehen nicht sehr im Augenblick. Versandläden, Ratenverkäufe, überall fehlt es Geld. Deshalb muss ich in so kleine Städte reisen wie Elsenberg, dazu noch in dieser Jahreszeit. Noch nie ist ein Vertreter auf die Idee gekommen, ausgerechnet hier seine Besuche zu machen. Aber was soll man tun? Man muss Einfälle haben im Geschäftsleben, wenn man sein bisschen Brot verdienen will. Hallo, Herr Wirt. Einen Schnaps, bitte. Sturm ist das da draußen. Entschuldigen Sie, mein Herr, es ist zu spät. Wir schenken jetzt nichts mehr aus. Gehen Sie lieber in Ihr Hotel zurück und schließen Sie sich in Ihr Zimmer ein. Na sowas. Sie haben Talent zum Gastwirt, das kann man wohl behaupten. Einen Gast ins Hotel zurückzuschicken. Das Spiel, das heute Abend hier stattfindet, hat eine Tradition von 6 Jahrhunderten, mein Herr. Wir sind dabei lieber unter uns. Ist das nicht unser gutes Recht? Und ich möchte besonders hervorheben, dass dieses Spiel gefährlich ist. Dass wir niemanden verbergen wollen, der sich an diesem Tage nach Elsenberg verirrt. Ich betone, verirrt. Dann gehe ich eben ins Gasthaus zum Hahn. Nein? Lieber ins Restaurant am Wall. Da ist es genauso schön wie in Ihrem niedrigen Saal mit den schwarzen Balken. Komfort gibt es da auch. Außerdem Neonbeleuchtung. Im Gasthaus zum Hahn und am Wall wird das Spiel genauso aufgeführt wie hier. Die Wirte dort können Ihnen nichts anderes sagen als ich. Sonderbar seid ihr in diesem Nest. Ich soll zurück ins Hotel, wenn es vielleicht was zum Amüsieren gibt? Da haben Sie sich aber in mir geirrt. Ich will meinen Spaß haben. Ich kann Sie nicht zwingen, aber Ihren Schnaps... serviere ich Ihnen nicht. Hm? Dann eben ohne Schnaps. Schließlich ist es Ihr Schade, wenn ich nichts verzehre. Verzehren? Als ob es heute Abend ums Verzehren ginge. Dass ich nicht lache. Über Ihre Ahnungslosigkeit. Über Ihre aufgeblasene Eitelkeit. Das wäre ein trauriges Lachen. Aber ich habe keine Zeit mehr für Sie. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Da kommen schon die ersten Gäste. Guten Abend, Frau Adolf. Guten Abend. Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend. Oh, meine Verehrung, Herr Professor. Ja, ja, ja. Och, sind Sie allein, Fräulein Marie? Ja. Ist Ihnen das Tischchen da links recht? Oh, sehr recht, ja. Grüß Gott, Herr Antin. Mögen Sie den Ecktisch hier? Saß an diesem Tisch nicht der, der voriges Jahr das Spiel verlor? Ich stehe Sie an, Herr Wirt. Ich will diesen Tisch nicht. Nein, ich lehne ihn ganz entschieden ab. Man soll nicht abergläubig sein, Herr Antin. Die Lautsprecher werden schon eingestellt. Die Übertragung... Achtung, Einwohner von Elsenberg. Die Stunde rückt heran, die Stunde rückt heran. Hier ist das Restaurant Wall. Können Sie mich hören? Gasthaus zum Hahn, wir hören dich. Guten Abend, François. Hilda, Hilda, stell den Lautsprecher genau ein. Wenn wir schon keine Übertragungsanlage haben und uns mit dem Zuhören begnügen müssen, dann wollen wir wenigstens deutlich verstehen. Ja, ich gehe schon, Chef. 5, 4, 3, 2, 1, 0, hier am Wall. 5, 4, 3, 2, 1, 0, hier zum Hahn. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Bis nachher, François. Der Ton ist klar, Chef. Die Lautstärke stellen Sie lieber selber ein. Gleich, sofort. Ich muss nur noch den Gästen die Plätze zuweisen. Meine Herrschaften, bitte. Warum erklärt einem keiner dieses Spiel? Haben Sie eine Ahnung, mein Herr? Sie sind doch durch die ganze Welt gekommen. Kennen Sie Elsenberg nicht? Auch nicht die Sitten und Gebräuche Elsenbergs? Oder die Feste Elsenbergs? Ja, schon gut, ich hab verstanden. Aus Ihnen bekomme ich nichts heraus. Ich muss mich woanders informieren. Der Wirt? Den Wirt fragen? Ach, wo decken Sie hin? Der ist doch viel zu patzig. Die Kellnerinnen vielleicht? Eine gute Idee. Ja, ich werde die Kellnerinnen fragen. Nicht die Blonde, die sieht so blass und traurig aus. Die Kleine da, die Dunkle. Ein nettes Mädchen. Sie lächelt so hübsch. Hallo, Kleine. Hallo. Rufen Sie mich? Lisbeth? Ja, Lisbeth. Du musst mir Auskunft geben. Warum gibt es Mikrofone im Gasthaus zum Hahn und am Wall? Damit das Spiel übertragen werden kann. Wird es denn in den beiden Lokalen gespielt? Hier auch. In allen Sälen der Stadt. Wir haben nur kein Mikrofon, weil unser Café zu klein ist. Der Chef ist neidisch auf die anderen. Darum hat er schlechte Laune. Wer führt denn dieses Spiel auf? Wir alle. Aber es ist nicht lustig. Erklär mir das doch mal, Lisbeth. Lisbeth! Ja, nachher. Erst muss ich in die Küche gehen. Und sie lässt mich einfach sitzen. Aber jetzt kommt die Blonde zu Ihnen, mein Herr. Wollen Sie sich nicht mal erkundigen? Allen ist die Kehle wie zugeschnürt vor Angst. Niemand trinkt, niemand hat Durst. Darf ich nicht neben Sie sitzen? Ja, Hilda. Setz dich zu mir. Wie die Flammen dein Gesicht beleuchten. Du bist schön, Hilda. Dein Gesicht glüht, deine Augen strahlen. Nein, ich bin nicht schön. Nur das Feuer spiegelt sich in meinem Gesicht. Davon lassen Sie sich täuschen. Die wirkliche Hilda ist traurig und blass. Jeder kann Ihnen das bestätigen. Ich sehe die wirkliche Hilda froh und voller Leben. Wenn die Flamme im Kamin ausgeht, dann bin ich erloschen. Sie müssen früh genug von hier fort, wenn die Glut blau wird, kurz bevor das Feuer stirbt. Wenn Sie nur eine Minute zu lange warten, haben Sie für immer eine fahle Hilda im Gedächtnis. Fahl wie Asche. Kennst du das Meer, Hilda? Ja, unser Meer. Es ist undurchsichtig und grau. Das Meer ist nicht grau. Nur wenn der Himmel niedrig ist und düster. Betrachte es an einem Abend, wenn der Himmel voller Sterne hängt. Auch im Wasser schimmern Sterne. Dein Gesicht, Hilda, das nimmt wie das Meer die Farbe an, die ein Blick ihm schenkt. Oder das Feuer. Ich habe nach einem Gesicht gesucht. In der Menge unter all den vielen Gesichtern. Auf staubigen Landstraßen und nachts in dunklen Gassen. Seit 20 Jahren suche ich ein Gesicht. Jetzt habe ich es entdeckt. Neben diesem Feuer. Diese Flamme. Das ist dein Gesicht, Hilda. Seit 20 Jahren warte ich auf einen Mann, der zu mir sagt, du bist schön, Hilda. Dein Gesicht leuchtet wie Feuer, Hilda. 20 Jahre lang Reisender. Ich wusste nicht, dass ich dich suchte. Ich wusste nicht, was für eine Kraft mich immer weitertrieb durch neue Länder, unbekannte Städte. Ich habe dich gesucht, Hilda. Morgens habe ich Falten in den Augenwinkeln. Und hier, siehst du? Die weiße Strähne an meiner Schläfe, wenn ich die Haare zurückstreiche, da. Du hast zu lange gewartet, Reisender. Nein, denn ich habe dich gefunden und du bist schöner als all meine Sehnsucht. Eine Kellnerin im Zwielicht deines Cafés? Du bist müde geworden, Reisender. Die Sehnsucht hat deinen Blick getrübt. Nein, Hilda, nein. Lass mich die Hand auf deine Stirn legen. Endlich bin ich am Ziel. Endlich habe ich Frieden. Ich spüre, dass mein verzweifeltes Suchen, dieses Verlangen nach einem Gesicht und dieses immer wieder enttäuschte Verwerfen ein Ende hat. Wenn ich dich berühre, Hilda, dann gibt es nur dich. Du belügst dich selbst, du verlierst dich, Reisende. Ich habe Ruhe gefunden. Eine Quelle, frisches, sprudelndes Wasser. Sprich nicht so zu mir. Ich bitte dich, sprich nicht so zu mir. Mit Zärtlichkeit, die alles umfängt und deren Namen ich errate. Nein. Ich fürchte, das Wort, das du noch suchst, ist mir vertrauter als dir. Muss ich das aussprechen, dieses Wort, das mir die Seele zerreißt? Ich ahne, woher diese Zärtlichkeit kommt. Ach, Reisender, das ist nicht Liebe. Hey, Hilda, kümmere dich ein bisschen. Es wird langsam Zeit. Gleich rottet der Lautsprecher an, die Türen zu schließen. Da. Sie gehen schon langsam zu. Achtung, Achtung, Leute von Elsenberg. Geht in die Gasthäuser und Restaurants. Niemand darf auf den Straßen bleiben. Niemand darf aus dem Fenster sehen. Die Türen der Stadt schließen sich. Los, los, Hilda, Lisbeth. Ja. Mach die Fensterläden zu. Ich verschließe die Tür. Und bringt die Eisenstangen. Wir müssen die Ausgänge verbarrikadieren. Helft uns doch. So helft uns doch, die Eisenstangen in die Ringe schieben. Die Eisenstangen. Die Riegel schließen. Hilda, warum werden die Türen verschlossen? Wie kommen denn die Schauspieler herein? Sie sind schon hier, unter den Gästen. Unter den Gästen? Wer denn? Das weiß man doch nicht. Das weiß man erst nachher. Ja, halten Sie sich versteckt? Nein, Sie wissen es selber nicht. Sie wissen es erst, wenn Sie aufgerufen werden. Darum sind Sie so ernst und darum schweigen Sie. Ja, aber woher kennen Sie Ihren Text? Sie bekommen Stichwort und müssen darauf antworten. Das seit Jahrhunderten so. Kennst du das Spiel? Hast du schon gesehen? Es ist nie das Gleiche. Mit wem spielen Sie das? Mit dem, der kommt. Wer ist das? Immer derselbe. Ja, aber niemand darf sich auf den Straßen aufhalten. Doch, doch, er mit seinen Pferden. Ja, wer ist das er? Das weiß man nicht, er. Ich richte die Türe zu. Die Türe. Lisbeth. Ja? Mach die Fensterläden zu. Ja. Hilda. Ja? Hilda, hörst du nicht? Den Schlüssel zweimal im Schloss herumdrehen. Und mach die Jalousien runter. Niemand darf hinausgehen. Sonst ist er verloren. Hört ihr? Verloren. Das ist jedes Mal so. Soll doch hinausgehen, wer will, Chef. Soll doch hinausgehen, wer will. Was für ein Getue. Glauben Sie ja nicht, Sie könnten mich ins Boxhorn jagen. Oh nein, mich nicht. Wenn ich mich amüsieren will, amüsiere ich mich auch. Helfen Sie mir doch, meine Herren. Bitte helfen Sie Hilda. Mir doch. Hilda. Ja? Geh nie mehr fort von mir. Gib mir deine Hand. Achtung, Achtung, Leute von Elsenberg. Der Wind wird heftiger. Die Pferde stampfen schon auf dem Wall. Seine Pferde, Leute von Elsenberg. Haltet die Hand eurer Geliebten fest, presst sie an eure Brust. Achtung, Achtung, Leute von Elsenberg, die Pferde laufen jetzt den Wall entlang. Die Schnauben übertönen schon den Wind. Leute von Elsenberg, das Spiel beginnt. Das Spiel beginnt. Die Pferde kommen auf uns zu. Sie laufen am Gasthaus zum Hahn vorbei. In Richtung Commerzcafé am Fuße des Aussichtsturms. Commerzcafé, hören Sie mich. Frau Maischcafé, Sie kommen! Sie kommen! Du liebe Güte, lustig scheint es nicht zu werden, das Spiel. Sie sind doch auch fremd hier, mein Herr. Was halten Sie davon? Ich habe Studentenspiele erlebt. Oh la la! Und was für welche? Maskenbälle mit jungen Mädchen. Schönheitskonkurrenzen. Da lohnt es sich, dabei zu sein. Und in München, die Kraftprobe mit Bier und hartgekochten Eiern. Ein Bock, ein hartes Ei. Ich habe einen Sieger 14 harte Eier hintereinander verschlingen sehen. Ja, mein Herr. Und 15 Glas Bock. Das war ein Spaß. Aber diese Art Gäule, die man nur hört und nicht sieht, was soll denn daran lustig sein? Nun sagen Sie doch... Oh, Sie interessieren sich nur für Ihre Blonde. Ich hätte auch keine Lust zum Schwatzen, wenn ich die kleine Braune in den Armen hielte. Warum bist du so blass, Hilda? Warum zitterst du? Ich verstehe dieses geheimnisvolle Spiel nicht, diesen unheimlichen Galopp, aber deine Angst, Hilda, die tut mir weh. Lange Zeit in ihrem Leben haben sie mich nicht gekannt. Du bist in mir geboren worden. Geboren im Nebel und Wind dieses Abends von Elsenberg. Oh, Reisende. Er kommt zurück. Ihr Gasthaus zum Hahn. Er galoppiert immer noch den Wall entlang. Er hat noch nicht gehalten. Aber wenn seine Pferde erschöpft sind, stemmen sie sich auf die Hinterhand, keuchen ermattet und sträuben sich weiterzulaufen. Dann ruft er, Leute von Elsenberg, dann nehmt all eure Kräfte zusammen. Er ruft! Lisbeth? Ja? Komm, Liebling, niemand sieht uns zu. Komm auf meinen Schoß. Was für ein reizendes Mädchen du bist. Ich gebe dir auch ein extra Trinkgeld. Mollige, niedliche, kleine. Sei doch ein bisschen nett. Ich bin richtig froh, wenn ich dein hübsches Gesicht unter all diesen Passionsgesichtern sehe. Was für eine Rolle spielt der da mit seinen Pferden? Du bist so pfiffig und hast es nicht erraten? Nein. Es ist der Tod. Der Tod? Wie komisch. Gibt es nicht ein weniger altmodisches Spiel? Der Tod? Der kommt auf jedem alten Gemälde vor. Er ruft also. Und was macht der, den er ruft? Er antwortet, er verhandelt, er verteidigt sich. Wenn er das Spiel gewinnt, darf er bleiben. Und wenn er verliert, geht er hinaus. Aha. Hilda, hast du gehört, was Lisbeth sagt? Ja, ich weiß. Wer hinausgeht, wer das Spiel verliert, er hat keine Hand, die ihn zurückhält, nicht wahr? Sieh mich an, Hilda. Antworte doch. Ich kann nicht antworten. Ihr Gasthaus zum Hahn, da ist er. Er kommt zu uns, er hält die Pferde an. Nein, nein, er jagt vorbei auf das Restaurant am Wald zu. Hör ihn, ja, er bleibt stehen. Jetzt bleibt er stehen. Nein, er galoppiert wieder weiter. Zum Commerce-Café, zum Commerce-Café, zum Commerce-Café. Hilda! Ich rufe Hilda! Hast du gehört? Hilda! Soll ich deinen Namen noch einmal rufen? Mach dir nicht die Mühe. Ich bin hier. Ich weiß. Durch diese Tür, durch diese Mauern erkenne ich dich. Starr und bleich. Und ich sehe vor dir nur einen leeren Tisch. Wo ist das noch halbvolle Glas, das auszutrinken du um Gnade flehen könntest? Wo die halbgerauchte Zigarette, deren Glut in einer unendlich langen Minute erst gelöscht werden muss? Du hast in deinen Händen nichts, was deiner Pflege, deiner Gegenwart bedarf. Du bist bereit, Hilda. Du bist frei. Tritt vor. Mach einen Schritt auf mich zu. Öffne die Tür. Nein! Warum? Warum lehnst du meine Einladung ab? Ich hörte dich gestern bei Anbruch der Nacht. Du sehntest diese Stunde herbei. Du riefst nach mir. Ich habe den Mund nicht aufgetan. Und doch hörte ich dich, Hilda. Die Sonne ging unter hinter dem Aussichtsturm. Du legtest deinen nackten Arm auf die Steine des Walls. Der Chef hatte dich durch die ganze Stadt gehetzt. Du frorst, du warst müde. Ja, die Sonne ging unter und ich war müde. Du gingst im Restaurant am Wall durch den großen Saal. Und nicht ein einziger der jungen Männer, die dort tranken, hat deinen Körper mit Entzücken und Begehren angesehen. Die Maurer auf dem Dach der neuen Bürgermeisterei haben nicht Hilda hinter dir hergerufen. Nur die Stiftsdamen haben ihre Blicke verachtungsvoll abgewandt. Du bist durch eine gleichgültige Stadt gegangen. Du warst alt, Hilda. Du riefst nach meinen Pferden. Deine Lippen bewegten sich nicht, aber dein Schrei tönte lauter über die Stadt hin als der Wind auf dem Wall. Ja, du sehntest diese Fahrt auf meinem Wagen herbei, mitten durch die entsetzte Stadt, eine Stadt, die dich endlich lieben würde. Du dachtest an die Männer, die dir nachsehen und sich verstohlen den Vorwurf machen würden, warum haben wir sie nicht in die Arme genommen, als wir sie noch fassen, noch umarmen konnten? An die Frauen, die voll Mitleid sagen würden, warum haben wir sie an dem Abend zurückgestoßen, als sie beschämt an uns vorbeigingen? Du hast dir meine Pferde gewünscht, Hilda. In dir war ein Meer an Bitternis, an Aufruhr, an Verzweiflung. Wage zu sagen, dass ich lüge. Du lügst nicht. Gestern war es so. Und? Was hat dir dieser neue Tag in Elsenberg beschert? Dieser Tag voll Wind und Wolken? Wieso fragst du, wenn du durch die Mauern sehen kannst? Eine Hand! Die Hand eines Mannes auf meinem Arm. Eine Faust, auf der die Adern sich wie Schnüre abzeichnen. Und diese Faust, diese Hand hält mich. Wie eine Trosse das Schiff an den Hafen kettet, damit die Woge es nicht fortreißen kann. Eine Männerhand? Du hast kein Glück, Hilda. Eine Kinderhand, so zart, dass der Flügelschlag einer Taube sie zerbricht. Eine Greisenhand, die sich anklammert. Sie könnten dich fesseln, zurückhalten. Aber eine Männerhand? Arme Hilda, weißt du nicht, wie flüchtig eine Männerhand auf einem zärtlichen Frauenkörper ruht? Wie wenige Minuten, ohne dass sie ein Messer zückt, ein Feuer anzündet, ein Kartenspiel auf dem Tisch ausbreitet? Antworte doch. Du hast Erfahrung. So viel Erfahrung. Ich will nicht antworten. Wie lange, Hilda? Ich wende meine Pferde, doch ich komme wieder. Halte die Hand fest, die dich hält, aber wie lange? Du hast es niemals gewusst. Auch dieses letzte Mal weißt du es nicht. Na schön, jetzt haben wir ein paar Augenblicke Ruhe. Er hat eine scharfe Zunge, dieser Mann. Wenn er wenigstens komisch wäre, aber er ist nicht komisch, oh nein. Er hat wahrhaftig eine abstoßende Rolle zu spielen. Finden Sie die Rolle nicht auch grässlich? Doch, doch. Das ist verdammt widerlich. Aber die Blonde hat sich nicht schlecht aus der Affäre gezogen. Schweigen Sie doch. Sollten Sie schämen, unsere Angst, unsere Spannung derart zu stören. Wollen Sie uns daran hindern, die Lautsprecher zu hören? Es wird alles übertragen, alles. Wir müssen wissen, was es Neues gibt in der Stadt, wie es in anderen Lokalen steht. Hallo, hier zum Hahn. Er ist gerade vorbeigaloppiert. Er hat niemanden gerufen. Und ihr im Restaurant am Wall und du, François? Hier am Wall. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er bleibt stehen. Jean-Marc. Jean-Marc und Lucie, ich warte auf euch. Du kannst lange auf uns warten, wenn du glaubst, du könntest uns überzeugen. Ich verteidige mich und ich verteidige Jean-Marc bis zum letzten Tropfen Speichel in meiner Kehle. Oh ja, du bist redegewandt. Aber geh nur dahin zurück, woher du kommst. Glaube ja nicht, dass ich einen Schritt auf dich zumache. Glaube das ja nicht. Lucie, ich liebe dich. Du bist so jung und so hart, deiner Kraft so sicher. Wie willst du dich verteidigen? Sag mir das. Ich schreie, ich brülle, ich beiße um mich. Ich diskutiere nicht mit dir, dazu bin ich nicht klug genug. Aber ich bin wachsam wie ein Muttertier, das über seinen Jungen wacht. So umsichtig will ich sein, so mutig. Ich lasse mir nicht irgendwelche Begründungen diktieren, weder vom Verstand noch vom Herzen. Nein, dagegen bin ich misstrauisch. Mein Blut wird mich vor dir schützen. Mein warmes Blut. Meine Lungen, die die kalte Luft von Elsenberg atmen wollen. Und mein Schoß, der noch nicht fruchtbar war. Das ist meine Verteidigung. Und ich schließe die Ohren vor deinen Reden. Du hast über mich keine Macht. Ich schreie es dir ins Gesicht. Keine Macht. Arme Lucie. Und was wird mit Jean-Marc? Mit Jean-Marcs Körper? Mit Jean-Marcs Liebe? Wenn du nichts zu fürchten hast, darf Jean-Marc in dir nicht stärker sein als dein Blut. Jean-Marc müsste taub sein. Bist du taub, Jean-Marc? Er hört dich nicht, ich halte ihm die Ohren zu. Er hört mich. Er wird mir antworten. Warte, was Jean-Marc sagt, Lucie. Du, der mit dem Wind nach Elsenberg kommt, weißt du, dass ich die Abende gezählt habe, die mich von heute trennten? Ich wollte deine Stimme hören. Ich verspottete die furchtsamen Bürger hier, diese Feiglinge, die vor deinem Kommen Angst haben. Ich wünschte dich herbei. Jean-Marc, Jean-Marc, sei still! Lass ihn sprechen, Lucie. Wie weich deine Stimme ist. Öffne die Tür, Jean-Marc, komm. Nein, nein! Ich kann mich nicht rühren. Lucie hält meine Knie umschlungen. Sie presst mich in ihre Arme. Sie verhindert, dass ich die geringste Bewegung mache. Ich werde durch Lucies Körper hindurch zu dir sprechen. Du bist schön, Jean-Marc. Du bist groß. Erzähl mir von deinen Plänen, deinen Hoffnungen. Du bist jung verheiratet mit Lucie, der Tochter des Notars. Du wirst dein Leben mit ihr in Elsenberg verbringen. Bravo, Jean-Marc, bravo. Lucie ist ein schönes Mädchen. Zweifellos wird sie mit den Jahren ihrer Mutter immer ähnlicher werden, diesem dickbäuchigen Fass, das nur noch aus Gebeten und Backwerk besteht. Aber du willst davon nichts wissen. Du hast recht. Die Nächte sind süß neben Lucies schmalem, nackten Körper. Und ihr Vater wird bald sterben. Nach seinem Tod übernimmst du dann das Notariat. Du wirst einen prächtigen Notar abgeben. Nein, nein, niemals. Aber ja, Jean-Marc, aber ja. Das Notariat am Morgen, am Abend und die Akten und der Schmerbauch. Heimlich ein Gläschen Schnaps, um die langen Tage, die unglaublich langen Tage zu ertragen. All das wirst du erben. Oh, du wirst eine gute Position haben, geachtet, beneidet. Sonntags fährst du deine Familie auf dem Wall spazieren. Wenn man lange leben will, muss man einmal in der Woche an die frische Luft. Das ist unerlässlich bei einem Beruf am Schreibtisch. Sonnabendabend wirst du dafür entschädigt mit einer Partie Billard im Gasthaus. Wobei du dir Komplimente über deine so klugen Söhne anhörst, die später das Notariat übernehmen werden. Dieses eine Mal sagst du die Wahrheit. Ich kenne das Leben, das du ihm ausmalst. Ich weiß, es ist das Schönste, das Längste. Und genauso wird er leben, glücklich in meinen Armen, nicht wahr, Jean-Marc? Nein! Ich verabscheue eine Zukunft, die so eng ist, dass sie mir die Luft abschnürt. Ich will so nicht leben! Willst du das Abenteuer? Willst du die Freiheit, ewige Jugend? Öffne die Tür, Jean-Marc! Er geht nicht mit dir! Ich liege auf seinen Beinen, auf seiner Brust. Mit dem ganzen Gewicht meiner Liebe, dem Gewicht einer Stadt, dem Gewicht unseres Glücks am Tage und in der Nacht. Kannst du aufstehen, deine Beine vorwärts bewegen? Kannst du es? Nein. Du bist zu schwer. Du hast gewonnen, Lucie. Wenigstens bis jetzt. Aber ich komme wieder. Meiner Ansicht nach ist dieser Mann mit seinen galoppierenden Pferden gar nicht so bösartig, wie Sie ihn sich alle vorstellen. Was er zu der Tochter des Notars und ihrem Mann dort in dem Restaurant am Wall gesagt hat, tja, wen kann denn das erschrecken? Wie viele Menschen wären glücklich, solch ein Leben führen zu können? Ruhig, angenehm. Wenn ich morgens aufbreche, weiß ich da, ob ich mein Geld verdiene? Notar, das ist eine Position. Ohne Sorgen um den nächsten Tag. Ach, der da. Neidisch könnte man darauf sagen. Er steht in der Frage. Nun, Hilda, liegt die Hand des Reisenden immer noch auf deiner Hand? Immer noch. Noch nie hat ein Mann so lange an deiner Seite ausgeharrt. Sprich nicht von Dingen, die du nicht kennst. Ich kenne alles. Du bist eine sehr gefällige Kellnerin, die leichtfertig die Treppe zu ihrem Zimmer hinaufsteigt. Mit den hübschen Burschen, die ein kleines Funkeln im Blick haben. Oder mit guten Kunden, Trunkenbolden, die großzügig Trinkgelder verteilen, die gar nicht so großzügig sind, nicht wahr, Hilda? Wenn sie eingeschlafen sind, lässt sich sehr leicht ihre Brieftasche finden. Du weißt es genau, Hilda. Muss ich dir zuhören? Hilda, einige dieser Männer haben dich ernsthaft geliebt. Aber der Chef hatte keine Lust, seine Kellnerin zu verlieren. Mir schiebt er die Schuld zu. Ich rufe Sie alle zu Zeugen auf. Ja, alle. Was habe ich denn getan, frage ich Sie. Ich bin ein guter Geschäftsmann, ehrlich, anständig. Ich biete meinen Gästen nur frisches Bier an. Frisches Bier und heißblütige Kellnerinnen. Beleidigst du einen geachteten Mann? Versuchst du mich in den Schmutz zu ziehen, in den Dreck? Willst du mich entehren? Ich protestiere, ja? Ich protestiere. Das geht über deine Befugnisse. Dazu hast du kein Recht. Lieber Chef, vernimmst du das Schweigen auf deine Entrüstung, deine törichte Entrüstung? Ich halte dir doch nur einen Spiegel vor. Sieh dich doch an, ein Fettwanst, ausgehöhlt mit abgedroschenen Phrasen. Hilda ist ein schwaches Mädchen. Seit ihrem 15. Lebensjahr steigt sie immer wieder in dein Bett. Hörst du diese schöne Geschichte, Reisender? Ich höre sie. So sieht das Gesicht aus, das du auf den Straßen der Welt gesucht hast und im Nebel und im Feuer von Elsenberg entdecktest. Ja, so sieht es aus. Es ist schön durch alle Wunden und alle Schändungen des Lebens. Sieh dir den Chef genau an. Bewundere seinen klebrigen Mund, seine halboffenen Lippen. Es gibt keine Stelle auf Hildas liebem Gesicht, die nicht von diesem Mund besudelt ist. Was wirst du tun, Reisender? Hilda auf die Lippen küssen? Wenn sie es erlaubt. Vor allen Leuten hier. Und es wird der erste Kuss sein, den sie seit ihrem 15. Lebensjahr erhält. Willst du mich küssen, Hilda? Willst du mir die Ehre erweisen, mich zu küssen? Sie küsst dich. Der Saal starrt euch an. Nur der Chef blickt zur Seite, um eure Umarmung nicht zu stören. Ein wahrhaft herrlicher Anblick. Ich gehe. Ich habe das Recht, dreimal zu rufen. Ich mache nicht oft Gebrauch davon. Vielleicht tue ich es heute Abend. Vielleicht. Ihr Restaurant am Wall, hört ihr zum Hahn, Commerce, hört ihr. Wir zittern alle. Lucie hält Jean-Marc fest umschlungen. Wir möchten ihn beschwören, ihn um Gnade anflehen für dieses Paar. Das zärtlichste, das fröhlichste Paar der ganzen Stadt. Aber nur sie beide dürfen antworten. Wir können nur sagen, dass Elsenberg sie liebt, dass wir Angst haben um sie und weinen. Da ist er. Hier, Restaurant am Wall. Er ist wieder da. Wir schweigen. Er hält die Pferde an. Er steigt vom Wagen herab. Leute vom Restaurant am Wall, ich komme zum letzten Mal zu euch. Ich bin dicht vor der Tür. Vor dieser Tür, die sich so oft auftut für eine Gesellschaft, die die Geburt eines Menschen feiert oder den Beginn seiner Liebe, bleibe ich stehen. Ich warte ohne Ungeduld. Feierlich, warum nicht? Ich fürchte Erhabenheit nicht. Jede außergewöhnliche Situation vermischt im Leben Lächerliches mit Bombast. Ich aber bin das andere Gesicht des Lebens. Ich habe die Macht, selbst die größte Form von Ehrgeiz, Gewalt und Verachtung zu verklären. Darum sehnt sich nach mir, wer nach Vollkommenheit dürstet. Das Leben verfälscht alle Gefühle, beschmutzt die Reinheit, beschönigt das Laster. Ich halte Schönheit und Hässlichkeit für ewig fest. Ich verspreche jedem, der sich mir anvertraut, unveränderliches, unzerstörbares Weiterleben. Wer jung stirbt, ist von ewiger Schönheit. Hörst du mich, Jean-Marc? Lügner! Jean-Marc! Du hast dieses andere Gesicht des Lebens mit deinem Malerpinsel und verschwimmenden Farben festzuhalten gesucht. Der Wunsch zu malen war stärker in dir als der Wunsch zu atmen. Ahntest du das nicht, Lucie? Dein Vater, der Notar, hat über die Bilder Jean-Marcs gespottet. Jetzt malt dein Mann nur noch heimlich. Ach, wie hast du geweint, Jean-Marc. Wut und Verzweiflung haben in dir gebrannt wie Säure. Die Verzweiflung, dass du über Elsenberg nicht hinauswachsen kannst, über dieses Grau in Grau von Elsenberg, die Nebel von Elsenberg. Wie sehntest du dich nach Städten voll Sonne, wo die Farbe aufstrahlt wie Freude? Wie hast du das Schicksal angefleht, dich frei zu machen von allen Fesseln, dir nur deine Bilder im Herzen zu lassen? Du weißt nicht, was du sagst. Ja, Jean-Marc hat ein paar Bilder gemalt, ein schreckliches Gepinsel. Wir haben gelacht und Jean-Marc hat mitgelacht. Aber ihn stieß das Lachen wie ein Messer ins Herz. Seitdem hat er verborgen gemalt, hat euch allen geflucht. Vorige Woche, als dein Vater ihn in die sonnige Stadt am Meer schickte, hat er mit den Klientengeldern, die tief im Tresor hinterlegt waren, im Casino gespielt. Er hat gespielt, um frei zu werden, um malen zu können. Ja, um mich zu befreien von ihnen, um endlich ich selbst zu sein. Aber du hast die Gelder der Klienten verloren, hast deine Familie ruiniert. Was wird der Notar sagen, Jean-Marc, wenn er seinen Tresor leer findet? Nun, Lucie, was denkst du? Ich weiß, deine Hände sind feucht. Sie zittern. Deine Finger werden plötzlich schwer. Deine Arme öffnen sich. Nein! Nein, ich halte Jean-Marc fest. Nie habe ich ihn so festgehalten. Der Tresor ist leer. Wir zahlen die Gelder zurück. Wir verkaufen alles und wenn wir bettelarm davon gehen. Ich werde als Kellnerin in den Spelunken der Landstraßen dienen. Ich werde arbeiten, damit Jean-Marc frei ist. Damit er den ganzen Tag malen kann. Ich werde seine Malerei anbeten. Ich werde seine Hände küssen. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Tochter des Notars. Du bist hochherzig, Lucie. Auch du hast Sinn für Größe. Ich löse nie die Bande, die mich an Jean-Marc fesseln. Bin ich schwer auf deiner Brust, Jean-Marc, immer noch? Immer noch. Worauf wartest du da vor der Tür? Geh, nimm deine Pferde, wirf deinen Wagen in den Nebel und den Wind Elsenbergs. Man sagt von dir, du kommst über das Ufer und das Meer. Fahr über das Meer zurück. Lass deine Pferde über die Wellen laufen und im Wind fliegen. Geh, geh fort in das Unwetter. Ich will meine Stadt und meine Familie, meine Freunde und mein Haus verlassen. Ob ich an Jean-Marcs Talent glaube oder nicht, was macht das schon aus? Ich werde leben mit ihm. Leben! Leben! Du hast hier nichts zu erhoffen mehr. Ein Wort noch, Lucie. Was tat Jean-Marc, als er die Klientengelder in der Stadt voller Sonne verspielt hatte? Neben ihm saß ein rothaariges Mädchen mit goldener Haut, auf die das Licht brannte. Deine Haut ist weiß, Lucie. Und deine Haare sind schwarz, ohne Glanz. Jean-Marc, jetzt lügt er nicht wahr, weil er mit seiner Wahrheit bei uns nichts ausrichten kann. Nein, Lucie, er lügt nicht. Jean-Marc hat dieses Mädchen mit auf sein Zimmer genommen. Nein, oh nein, Jean-Marc. Doch, Lucie, es ist wahr. Du weinst, Lucie, wie deine Tränen rinnen. Du bist so jung, du kannst schön weinen. Nur in der Kindheit ist der Schmerz so heftig, kann man so leidenschaftlich schluchzen. Ja, du weinst, versteckst dein Gesicht hinter verschränkten Armen wie ein kleines Mädchen, aber deinen Mann halten keine Fesseln mehr, keine begehrlichen Hände, keine umklammernden Fäuste. Er steht auf, Lucie. Er geht zur Tür mit den Riegeln und Eisenstangen. Und es genügt ein Blick, ein Wunsch, damit die Riegel aufgehen, die Eisenstangen fallen. Ein unsichtbarer Schlüssel dreht sich im Schloss. Jean-Marc. Du hast zu lange geweint, Lucie. Die Tür geht auf. Jean-Marc. Die Tür geht auf. Jean-Marc! Zu spät, Lucie. Die Tür schließt sich. Komm auf meinen Wagen, Jean-Marc. Höre, Lucie. Dieses Mädchen bedeutete deinem Mann nichts. Es war für ihn nur ein wenig Wärme, die ihm die Nacht und die Verzweiflung zu ertragen half. Dich liebte Jean-Marc, Lucie. Lucie, komm! Warte. So warte doch. Ich will zu meinem Mann. Lass mich zu ihm. Mach mir die Tür auf. Ich weise dich nicht zurück. Du bist frei. Mach die Tür auf! Ich komme, Jean-Marc! Ich komme! Für uns ist das Spiel beendet. Lucie und Jean-Marc sind fort. Wir übertragen heute nichts mehr, wir schalten ab. Hier, Gasthaus zum Herrn. Restaurant am Wall, wir fühlen, dass nur Schweigen eure Verzweiflung ehren kann. Commerce-Café. Hört ihr, Commerce-Café? Ihr seid immer noch bedroht. Er ist mit seinen Pferden über das Meer gelaufen. Aber er kann zurückkommen und ein drittes Mal rufen. Er hat es seit Jahrhunderten nicht getan. Vielleicht kommt er auch heute Abend nicht wieder. Wir hoffen darauf. Wir wollen daran glauben. Commerce-Café. Commerce-Café, wir bleiben am Mikrofon. Wir sagen euch rechtzeitig Bescheid. Herr Wirt, erlauben Sie. Durfte ich jetzt mal was sagen? Was ist mit meinem Schnapschef? Sie haben noch keine Lust? Gut, ich warte. Oh, ich kann warten. Bitte, Lisbeth. Halte mich nicht für einen Dummkopf, aber viel habe ich nicht verstanden von dem Spiel da im Restaurant. Gut, er hat das Mädchen und ihren Mann mitgenommen. Sie haben das Spiel verloren, das ist klar. Aber um welchen Preis ging es? Was hätten Sie denn gewinnen können? Geld? Ein Auto? Was denn, Lisbeth? Nichts. Nichts? Also haben Sie um die Ehre gespielt. Sie hätten die Ehre gewinnen können? Das ist nicht viel. Und wer verliert? Was verliert der? Er liegt morgen hingestreckt auf dem Wall mit dem Rücken zum Meer. Er blickt mit leeren Augen in den Himmel. Er hat eine große Wunde auf der Stirn. Ein einziger Hufschlag der Pferde gegen seine Stirn. Ein einziger. Er ist tot. Tot? Wirklich tot? Lisbeth. Ach, du kannst das nicht verstehen. Warum sitzen wir hier voll Todesangst, in Schweiß gebadet, zitternd mit eisigen Händen? Warum? Da siehst du es denn nicht. Spürst du es denn nicht? Aber Lisbeth, wie soll man sich denn sowas vorstellen? Habt ihr denn keinen Bürgermeister hier, keine Polizei, die diesen Mann da festnehmen kann? Wer ist es denn überhaupt? Der Tod. Den gibt es nicht. Irgendein Mann, der eine Maskerade aufführt. Wie können wir wissen, ob es wirklich der Tod ist? Ob es irgendein Mann ist, der sich verkleidet, wie du sagst. Und ob der, der verliert, sich selbst tötet, wenn er sich unter die Hufe der Pferde wirft. Das ist auch nicht wichtig. Es kommt auf dasselbe heraus. Ist es eine Legende? Eine Tradition seit Jahrhunderten? Wir haben es vergessen. Lucie und Jean-Marc werden morgen auf dem Wall liegen. Nur das zählt. Grauenvoll. Wie kann man in einer solchen Stadt leben? Alles Helfershelfer, alles Verbrecher. Oh, ich mache, dass ich fortkomme. Mit Ihnen zusammen, mein Herr. Reisen Sie weiter um die Erde zu Ihrem Vergnügen. Wir nehmen beide den gleichen Zug, ja? Den allerersten Morgen früh. Und dann leb wohl, Elsenberg. Ich glaube, du wirst allein fahren müssen. Sieh dir Hilda an und den Reisenden. Sieh genau hin. Dann wirst du es verstehen. Die Zeit vergeht. Er jagt über das Meer. Nichts deutet darauf hin, dass er heute Abend wiederkommt. Nur Mut. Ein bisschen Mut. Herr Antime, bitte, hier ist Feuer auf Ihrer Pfeife. Los, Lisbeth, bring zu trinken, wenn einer Durst hat. Leg Holz nach dem Kamin. Wollen wir das Grammophon anstellen? Musik vertreibt die Angst. Nein. Sie wollen lieber horchen, ob ein Dröhnen vom Meer herkommt. Wie Sie wollen, meine Herren, wie Sie wollen, meine Damen. Immer zu Ihren Diensten. Sogar der Chef schweigt jetzt. Niemand hat Lust zu sprechen, nur der Reisende. Er hält Hilda in seinen Armen und erzählt. Man möchte gerne hören, was er ihr erzählt. Es muss schön sein. Ein Reisender, der durch die ganze Welt gekommen ist. Ich bin auch durch die ganze Welt gekommen. Mit meinen Waren, meinen Koffern, mit all meinem Gepäck. Das zählt mehr, als wenn einer loszieht mit leeren Händen, ohne jede Pflicht. Lass uns doch hören, was der Reisende zu Hilda sagt. Er spricht sehr leise. Die schwarzen Zypressen der Nacht nehmen langsam wieder Farbe an. Sie entreißen ihr Grün der Morgendämmerung. So wie eine Alge sich triefend und glänzend vom Meer losreißt. Die sanften Hügel verblassen, vor den hohen Traumbergen, den Bergen aus Gold, die sich hinter ihnen aufrecken. So bricht der Morgen an über Toskana. Erzähl weiter, Reisender, von dem Glück eines Morgens, der über der Welt aufgeht. Flügelscharen steigen auf über den Seen, aus dem Schlaf geschreckte Vögel, die im Schilf hochflattern. Auf das Wasser ergießt sich ein weißes Licht. Der Tag bricht an, getragen von Tausenden von Flügeln, die ihn vom Wasser heben, mit ihm in die Lüfte steigen, ihn über den ganzen plötzlich erblauenden Himmel ausbreiten. Das ist die Opfergabe, die die Seen der Nacht darbringen. Sprich weiter, Reisende. Damit Hilda die Nacht Elsenbergs vergisst, spricht weiter, Reisender. Damit sie weiß, dass es wieder Tag wird. Damit sie an den Tag glaubt. Lass sie nicht allein mit ihrer Angst an ihrem Feuer. Sprich zu ihr über den Morgen, der über der Welt aufgeht. Sprich zu ihr. Durch die Palmenwälder weht plötzlich ein Hauch, der die Palmen bewegt. Nichts kündigt das Ende der Dunkelheit an. Aber die Palmen strecken sich und berühren einander mit leisem Rauschen. Von irgendwoher bricht ein Licht zwischen den glatten Stämmen hervor, die hoch und gerade dastehen, wie die Tempelsäulen Salomons. Leute von Elsenberg, Leute von Elsenberg! Der Wind trägt ein dumpfes Trommeln herüber. Wir kennen dieses Grollen. Wir fürchten uns davor. Commerzcafé, wir warnen euch. Commerzcafé, die Prüfung ist noch nicht vorbei. Er kommt zurück. Er ist wieder da. Mein letzter Ruf. Bin ich zu früh gekommen? Ich habe dich unterbrochen, Reisender. Du gingst mit Hilda in Palmenwäldern spazieren, zeigtest ihr, wie der Tag geboren wird auf der Welt. Du hast die Sonne für sie aufgehen lassen. Armer Reisender, du hast Hilda verloren. Nein, ich habe sie gewonnen. Antworte ihm, Hilda. Erwarte von Hilda nichts anderes als Schweigen und Tränen. Du hast dir die Schönheit der Morgendämmerung vor Augen geführt und das Alter berührte ihr Herz. Du hast dir Reinheit gezeigt, die Jungfräulichkeit des frühen Tages, und sie erblickte wie in einem Spiegel ihren eigenen Zerfall. Glaubst du, Hilda sei blind? Glaubst du, Hilda hätte keinen Stolz? Sie weiß, dass sie nur eine Prostituierte ist, alt geworden in einem anrüchigen Café. Sie weiß, wenn Gefahr und Verzauberung dieser Nacht vorüber sind, muss sie neben dir dem reinen, klaren Morgen standhalten, der grausamen Unberührtheit des Tages. Sie weiß, sie kann vor dir nicht die Schmach der Sonne auf ihrem Körper, auf ihrer Seele ertragen. Hilda war für die Männer dieser Stadt das Laster. Sie nimmt es von dir nicht an, dass du sie rettest. Sie will die Tür öffnen. Sie will hinauslaufen und sich unter meine Pferde werfen. Sie will der Reinheit nachjagen, der Jugend, die nur ich ihr schenken kann. Antworte. Hilda. Reisende, ich habe dir gesagt, dass ich gehen will, bevor das Feuer erlischt. Ich halte deine Hand fest, Hilda. Du musst mich mit dir ziehen. Ich werde mich mit dir zusammen vor die Pferde werfen. Darum hast du mich im Schein des Feuers geliebt. Der Friede, der dich umgab, als du mein Haar berührt, meinen Mund geküsst hast, dieser Friede, vor dem ich mich fürchtete, hieß nicht Liebe. Nicht nach mir, nach ihm hattest du Sehnsucht, der jetzt hinter diesen Mauern steht. Sein Schatten auf meinem Gesicht ist es... Nein, du bist es, Hilda, nur du. Deine Traurigkeit und dein Blick, den du senkst, dein zärtliches Herz, die Unschuld, die du zum Opfer gebracht hast und die dich in der Stille weinend umgibt. Ich glaube dir nicht. Gib meine Hand frei. Lass sie los. Die Tür geht auf. Wenn sie sich öffnet, Hilda, öffnet sie sich für uns beide. Wir wollen uns stützen aufeinander. Ich kenne den, der auf dem Wall wartet. Ich bin ihm oft auf den Straßen der Welt begegnet, er ist mir gleichgültig. Wenn ich durch die Tür gehe, dann nicht zu ihm, nein, um mit dir zu gehen. Nur um mit dir zu gehen, weil du diese Tür wählst, weil du ein anderes Schicksal nicht willst. Warst du doch ehrlich, Reisender? Hieß dieser Friede, den du im Glanz des Feuers gefunden hast, wirklich Liebe? Stütz dich auf mich, Hilda. Ich liebe dich, Reisender. Ich liebe dich. Lass mich allein hinausgehen. Glücklich und beschenkt. Ich verlasse dich nicht. Wir gehen zusammen. Hey, Geh da! Die Tür geht auf! Vorsicht! Halt, Reisender! Hilda! Geht nicht hinaus! Guter Gott, seid doch nicht wahnsinnig! Bleibt doch stehen! Kommt zurück, sag ich! Oh, zu spät. Die Tür schließt sich. Auch diese beiden, fortgeholt, verloren, zugrunde gerichtet. Ach, wenn ich sie doch hätte zurückhalten können. Aber ich allein war nicht stark genug. Ihr hättet mir helfen müssen. Wenn einer von euch nur eine Geste gemacht hätte, die kleinste Geste, um sie zurückzuhalten. Wenn ihr ihnen Mut gemacht, sie bestärkt hättet. Wer seid ihr denn? Ihr verachtet mich, weil ich die Tradition eurer Stadt nicht begreife. Oh ja, ich weiß, ihr denkt, es gibt nichts, was ihr hätte schützen können. Aber ich bin nicht so fatalistisch wie ihr. Ich habe meinen gesunden Menschenverstand. Und ich habe Herz. Die Menschen vor euren Augen zugrunde gehen lassen, ohne ihnen zu helfen. Eine Schande für die Stadt! Wo wäre seine Macht geblieben, wenn wir alle zusammen die beiden verteidigt hätten? Was hätte er tun können? Weine nicht, Lisbeth. Arme Kleine, ich verstehe dich. Hilda war deine Freundin und die Angst vor der Zukunft in dieser grausamen Stadt, diesem düsteren Café mit dem abscheulichen Wirt, wahrhaftig kein Vergnügen für dich. Bald holt er mich. Aber nein, nein. In ein paar Jahren wird er mich rufen. Mir wird es gehen wie Hilda. Schwach und gleichgültig werde ich sein und nicht mehr die Kraft haben, Nein zu sagen. Nie wird er dich holen kommen, Lisbeth. Wir fahren morgen zusammen fort. Du sollst ein schöneres Leben haben. Ich habe etwas gespart, so viel, dass es fürs Erste reicht. Du sollst alles haben, was dir Freude macht. Wenn du willst, heiraten wir. Wir werden gut zusammen leben und Wind und Nebel dieser grauenvollen Nacht vergessen. Ich werde stolz sein bei dem Gedanken, dass ein Mädchen aus Elsenberg geflohen, dass es gerettet ist. Du sollst sehen, tanzen werden wir, lachen werden wir. Meine Damen und Herren, gleich gibt der Lautsprecher bekannt, es schlägt Mitternacht. Es schlägt Mitternacht. Sie werden erleichtert aufatmen. Jetzt, wo Sie wissen, dass Sie gerettet sind, dass ein ruhiges Jahr vor Ihnen liegt, bis zum nächsten 12. November. Sie können es sicher nicht verstehen, aber ich fürchte mich vor diesem langen Jahr. Ich werde die Tage zählen. Ich werde sie auf dem Kalender über meinem Bett ausstreichen. Vielleicht gibt mir das Mut. Ein Jahr. Ein Jahr. Glauben Sie, ich habe die Kraft, bis zum nächsten 12. November zu warten. Glauben Sie das? Ja, man kann sich umbringen. Aber dazu muss man Mut haben. Und ich bin feige. Ich werde also warten bis zum 12. November, um endlich mit dem zu gehen, der nur an diesem Tage nach Elsenberg kommt. Wir brachten das Spiel von Elsenberg, ein Hörspiel von Marion Georges Valentini, ins Deutsche übertragen von Maria Frey. Die Personen und ihre Sprecher waren die Stimme Wolfgang Büttner, der Reisende Paul Edwin Roth, Vertreter Hans Stetter, Wirt Christian Schmieder, Hilda Dagmar Altrichter, Lisbeth Gabi Reichardt, Lucie Ursula Dierichs, Jean-Marc Ernst August Schepmann, Passant Hans-Martin Köttenich. Ferner sprachen Robert Seibert, Erwin Scherchel, Gerd Benowski, Maria Madeleine Matzen, Friedel Wey, Otto Knurr, Werner Xandri. Musik Winfried Zillig. Ton Reinhard Krawulski. Regie Frenze Roloff.